Sie haben Anschluss an den Regionalexpress in Richtung Haltern am See über bei der Heikel-Reklinik. Auf Gleis 7 erhält jetzt Einfahrt die S2 in Richtung verbotene Stadt. Willkommen in Dortmund Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den ICE 547 nach Hannover. iPhone sagt hinterm Bahnhof. Viertelstunde. Hier, wir müssen Mordausgang. Also, auf in die Arena. Was? Ja, na so Gladiator-mäßig. Wir ziehen gerade in die Arena, weißt du? In die Nordstadt kommst du nur durch Tunnel. Und außerdem, die Gladiatoren waren so ständemäßig noch mieser dran als Sklaven. Genauso wie das, was hier so haust. Alter, was laberst du für ein Scheiß? Ich verstehe kein Wort. Philosophie machen, altes Rom, Sokrates und so. Drei Tage Nordstadt von Benjamin Quabeck und Philipp Stegers. Musik Lee Buddha. Ja, wer soll das denn sonst gewesen sein? Ganze Müllhalde hier vorm Haus. Und jetzt die Pferdefüße am Bürgersteig. Und erst seit den Zigeunern riecht das hier auch immer nach Kacke im ganzen Haus. Die schützen wahrscheinlich einfach am Boden. Frau Fröbel, das müssen Sie mit der Hausverwaltung abklären. Ja, aber da ist die Polizei jetzt erstmal nicht für zuständig. Ja, ich hab sag mal, wohnt ihr hier oder ist euch langweilig? Nee, wir wollen hier im Haus einen Kollegen besuchen. Was für einen Kollegen? Sagt eurem Kollegen. Wenn der was mit zwei abgehackten Pferdefüßen weiß, soll der mal runterkommen. Ja. Ja. Wir sind mit dem Afel verabredet. Und wer bist du? Ich weiß gar nicht, ob der hier ist. Was sind da für Vögel? Ich sehe hier nur einen Vogel. Dennis. Mann, das ist ja ein Ding. Was machst du denn hier? Mal Hallo sagen. Und ich wollte meine Kohlen abholen. Ah ja, scheiße. Und da hast du dein Kind mitgebracht? Haha. Easy, Tiger. Tja, Dennis, das ist ein bisschen spontan jetzt. Wieso, was ist denn los? Ey, und wenn du mal an ein scheiß Telefon gehen würdest, dann hätte ich dir auch schon längst was gesagt. Naja, wenn ihr schon mal hier seid, andererseits... Ach, scheiß drauf. Komm, wir holen uns hier. War das gerade deine Perle? Selina? Nee, die wohnt noch ein paar Tage bei mir. Nicht schlecht. So, ich hol die Kohle eben. Wieder kurz hier warten? Dauert aber einen Moment. In Las Vegas? Der ist gut. Randvoll. Oh, fuck, ey. Gut, dass ihr hier seid. Ihr müsst mir gerade echt mal einen Fuffi leihen. Ich hab nur einen Zwanni. Den kriegt ihr echt gleich wieder. Das klappt nur mit 72 Euro am Anfang. Alter, wollt's mich verarschen? Ich krieg Geld von dir. Psst, ey. Nicht so laut. Ich hab Mark dafür. Für Odysseus Treasure. Ey, was meinst du, warum ich hier bin? Ich hab keine 50 Tacken. Ja, ich hab hier. Aber geliehen, Alter. Oh, danke, Tiger. Wo hast denn du, Pillemann, auf einmal einen Fuffi her? Alter, ist meine letzte Kohle. Wir haben sie die Karte eingezogen. Ey, wenn du mich verarschst. Das kann schon gehen. Ein Kollege hat neulich 800 Euro aus seiner Kiste geholt. Mit Interdependenzstrategie. Demenzstrategie, alles klar. Träum mal weiter, Kind. So, jetzt geht's los. Dauert ein bisschen. Was sind denn das eigentlich für Zigeuner da bei dem Haus? Das sind Bulgaren. Da kommt jeden Tag ein ganzer Reisebus aus Plovdiv. Die ganze Nordstadt ist voll davon. Und was machen die hier? Was wohl? Die schicken ihre Frauen auf den Strich und drehen irgendwelche krummen Dinger, weil sie hier nicht legal arbeiten dürfen. Wie du halt. Ich sag dir mal eins. Ich habe endlich eine Lehrstelle. Ach. Ja? Die Scheiße können jetzt die anderen bauen. So, sehr schön. Jetzt erstmal ein bisschen gamblen. Schwarz. Rot. Egal. Ist eigentlich auch ganz gut so. Was war das jetzt? Pass auf. Manchmal kannst du gamble. Musst du aber nicht. Dann kannst du den Gewinn verdoppeln oder der Gewinn ist futsch. Ist aber eh egal. Wir sind wegen der Freispiele hier. Verstehst du? Du hast doch gerade verkackt. Kein Problem, Dennis. Macht alles Sinn, was er sagt. Synthetisch quasi. Yes! 40 geile Freispiele. Jetzt dreh mir den Swag auf. Jetzt gib mir einmal die Forscher, du Fotze. Warum die Forscher? Weil die die meiste Kohle bringen. Die verfickten Forscher. Ist ja episch. Ja, Mann, Apfel, mach uns reich, ey. Alter. Wow. Ah, fette Scheiße. Mann, geil. Jetzt geht ab. Alter, wie geil ist das? Hier sind eure 250. Danke fürs Leihen. 970 Ocken. Das ist echt ganz schön gierig. Ey, Jungs, seid mir nicht böse, aber ich bin jetzt raus für heute. Dennis? Und, hier. Thorsten. Ja. Was machst du denn jetzt noch? Ein paar Getränke kaufen und dann Party. Cool, vielleicht kommen wir später auch noch rum. Ich meine, ich sag mal, wir sind ja irgendwie auch Mitveranstalter. Ja, alles klar, ich bin auch. Bis dann. Hey, sag mal, Junge, merkst du eigentlich noch irgendwas? Was denn? Wir fahren jetzt schön nach Hause. Ich hab genug von dieser Kackstadt. Hallo. Das ist der Fahrgäste. Die ja, fahr mal. Abfahrt unseres Zuges verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Nein, Metalldiebe haben Teile der Oberleitung im Bahnhofsbereich demontiert. Am nächsten Tag, das müssen Sie sich mal vorstellen. So ein Fuck. Mann, da kauft man sich schon mal eine Fahrkarte. Dortmund halt, was hast du erwartet? Treffer, lass doch zu Abel gehen. Auf keinen. So peinlich, wie du dich da selber einladen wolltest. Treffer. BMW zählt doppelt. 9-2. Miese kleine Zecke. Ja, aber der hat jetzt genug Kohle abgeräumt für eine fette Party. Im Gegensatz zu dir. Das war doch einfach Glück. Außerdem brauche ich keine scheiß Party. Schon wieder. Wie viel steht's? 11-2. 11-3. Alter, Japsen, zähl nur halb. Arschlecken. Pass auf, ich mach den Vorschlag. Wäre dann aber auch dein Geburtstagsgeschenk, ne? Ich zieh für dich einmal den Hack bei Odysseus Treasure durch. Kohle ist dann deine. Ja, mach doch. Ja, aber investieren musst du. Wieso das denn, du Penis? Steck doch selber deinen Fuffi rein. Erzähl's mir, du hättest keine Kohle mehr. Nee, also erstmal, ich brauch 72 und die hab ich nicht. Und zweitens, ich investiere nur in Sachen, wo ich am Gewinn beteiligt bin. Ja, was? Und wenn du verkackst, ist mein Geld weg, oder was? Ja, Risiko ist halt dabei, das muss dir klar sein. Ne? Aber den Hack habe ich zu 85% drauf. Wahrscheinlich eher 90. Ein Kollege hat mir den schon erklärt, hat sich heute aber alles bestätigt. Alter, wenn du mich verarschst, ich kack dir in die Schnauze. Na, die Entscheidung ist halt deine, ne? Könntest halt eine geile Geburtstagsparty feiern. Aber wir gehen dafür besser in einen anderen Laden. Hier Euro runter und nix Freispiele. Kohle im Anus. Danke, du Spack. Ja, da hat gerade eine Sache nicht so richtig hingehauen. Ich geh doch mal eben meinen Fuffi wechseln. auf 10 Euro runter. Du bist echt so ein kleines Kind, das irgendeinen Scheiß hört und dann mal den Erwachsenen mitmachen will. So, wer hat gerade die Freispiele geholt? Der hat 10 Stück, toll. Was willst du denn damit? Oha, krass, die Forscher! Fett, Alter, mach mich reich. Ich will eine fette Party. Fuck, ich Assi hab die Einsätze nur auf 20 Cent gehabt. Wie, du hast die Einsätze nur auf 20 Cent gehabt? Was heißt denn das? Hä? Was machst du? Hallo, sorry, Leute. Ich sehe euch zwar nicht, aber das ist jetzt meine Durchsage für alle. Wir haben Stromausfall. Aber hey, keine Panik. Die Spielstände bleiben gespeichert. Ich schreibe mir jetzt mal eure Namen auf und die Automaten und dann könnt ihr morgen weiterspielen oder euch die Kohle auszahlen lassen. Ist ja wohl nicht wahr jetzt. Geile Party! Hey, komm, voll! Hey, komm, ja, Affe, cool, dass du doch noch kommen konntest. Und danke für Bier und Toast und so. Ja, klar, Mann. Hey, war der Loser schon da? Nee, der soll das auch schön brav mal bleiben lassen. Wer ist denn dieser Loser, auf den du wartest? Alter, ich warte auf niemanden, okay? Ich bin zu jung, um zu warten. Genau. Bei dir mache ich vielleicht eine Ausnahme, denn. Kennst du auch? Also? Aus dem Arrest. Als Maulisch war. Eine Party! Alter, der soll mich anflehen. Denk mal dein Typ, ey. Oh, man, weißt du, was ich meine? Alter, der hat nicht mal Mailbox gesprochen. Entschuldigung. Hey, Selina. Wollt nur Tschüss sagen. Wir müssen jetzt. Letzte Bahn und so. Ey, ich warte kurz. Ich ruf dich gleich zurück. Warte mal, wo ist denn Dennis? Ey, nee. Dennis, bleib doch noch ein bisschen. Wollt dich noch ein bisschen kennenlernen und so. Ja, letzte Bahn. Wir müssen ein bisschen reinhauen. Morgen arbeiten, aber war schön, dich zu treffen. Fand ich auch. Aber hey, nicht traurig sein, Süße. Wir kommen morgen Abend nochmal nach Dortmund. Und ich sag mal, wir schulden uns auch welche was. Zum Wohle. Hm? Wer trinkt denn hier auf meinem Bahnsteig? Sind's Reisende? Was ist los? Habt ihr eine Fahrkarte oder seid ihr bloß gesockt? So nicht, Freundchen! Da gab's Schienenersatzverkehr! Nach einer halben Stunde schon! Keine neue Fahrkarte! Ich bin nicht gefahren, also gilt die! Vernünftig reden. 90 Minuten gilt die! Der Fahrtantritt muss innerhalb von 90 Minuten erfolgen! Im VRR! Jungs, seid ihr bitte so lieb und kommt mal auf Gleis 6. Es ist mal wieder so weit. Jetzt ist es zu spät. Wo ist denn die Party? Die ist weg. Und ich? Gib dem Kind keinen Schnaps. Ey, warum nicht? Hey, darf ich einen Schluck bei dir? Die Frühbeloma hat die Bullen wieder geholt. Die sagte, die Bulgaren feiern. Seitdem die hier sind, gibt's echt nur noch Stress. Was, die Scheißbullen haben die Party gecrashed? Ach, die waren cool. Hauptsache, die haben hier nicht rumgeschnüffelt. Wieso? Was versteckst du denn hier? Nein, Dennis. Trink du doch auch nochmal. Das war jetzt wohl echt Schicksal mit uns, oder? Ich hätte ansonsten locker 300 bis 400 rausgeholt. Die Namen aufgeschrieben? Ein Sauladen. Wirkt aber irgendwie korrekt, die Alte. Aber dein Heck, ja, der ist der Hammer. Den hast du voll drauf, ne? 90%. 95 vielleicht. Alter, du hast halt gar nichts drauf. Ich hab für den Hack 1.5 hingelegt. Du weißt nix. Ja, aber es lief voll gut. Ich muss da noch ein bisschen besser gamblen nächstes Mal. Genau so eben nicht. Die einzige Art, wie du so einen Teil leer räumst, ist mit Überspannung. No way out about it. Elektroschocker dran und am Bein in die Hand. Echt? Dann macht der Automat auf? Und wenn du richtig Action willst, dann halt mal die Hand ans Gerät, wenn du abdrückst. Ich glaube, Selina macht auch gleich auf. Ich guck mir den Scheiß nicht länger an. Ich tu mal was für mich. Aber hör mal, noch mal zu den Forschern. So. Wollen wir da mal jetzt? Wollen wir was? Naja, die anderen sind weg. Ich hab einen Freund, klar? Kein Problem für mich. Ich muss jetzt schlafen. Ich auch. Ich nicht. Right. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich? Nee. Hey, Selina. Mhm. Okay, wenn ich zu dir komme. Okay, wenn ich dich mal so hier in den Arm nehme. Okay, wenn ich dich mal ein bisschen streichel. Mhm. Da stehst du drauf, was? Hey, Selina. Fuck. 3, 4, 4, 7, 9, 9, 23, 48, 37. Diese Werte geben an, 111, dass durch dünneres Drehen 198 oder die Verwendung des Zigarettenpapiers 20 A 3625 die Verwendung 18, des Zigarettenpapiers Typ A 39 erhält niedrigere 40, Nikotin und diese Werte werden durch dünneres Drehen die Werte, die durch ein dünneres Papier 27 Drehen verwendet werden können, gibt die Werte an, dass durch dünneres Drehen diese Werte geben oder an, die Verwendung des 27 und B die Verwendung 27, 27. Oh fuck, hab ich einen Schädel. Oh fuck, verschlafen. Ey fuck, was machst du hier? Fuck, wir müssen los. Oh scheiße, das ist mein Chef. Das hat mir gerade noch gefehlt. Sag, du bist krank. Genial, du Idi. Kann ich nicht schon wiederbringen. Dafür hat der Edi gestern schön den Finger bei Selina in der Pflaume gehabt. Ach du laberst, sie hat gepennt. Nein, Mann, ich schwöre richtig tief drin. Ich glaube, sie fand's auch ziemlich geil. Warum ist mir auch egal. Ich habe ja aus einem bestimmten Grund einen Rückzieher gemacht. Nur ein Satz. Ich bin froh, dass ich nicht in deine Haut stecke. Sag ich dir ganz ehrlich. Wieso das denn? Aber wieso, ey? Ich hab doch gar nichts gemacht. Kannst ja mal dem Frauenarzt erzählen. Da werden die nämlich hinschicken. Du hast die Ehre der ganzen Familie zerstört. Junge, die Alte soll zwangsverheiratet werden. Die suchen die gerade in ganz Deutschland und du bist so blöd und steckst dir einen Finger rein. Quatsch. Und wenn? Erstmal hat die bestimmt schon mit 1000 anderen und zweitens habe ich ja aufgepasst. Ich bin doch nicht bescheuert. Ach, jetzt hat er auf einmal aufgepasst. Wenn die erstmal Druck von ihrem Vater kriegt, packt die alles aus und dann bist du dran. Du weißt nicht, wie die drauf sind. Ich habe im Knast so ein paar Typen kennengelernt. Ehrenmord und alles. Die willst du nicht kennenlernen, glaub mir. Scheiße. Die haben euch abgezogen. Die waren vor einer halben Stunde hier und haben an dem Automat mit eurem Gewinn gespielt. Ihr habt doch erst seit einer Viertelstunde auf. Ja, klar. Aber da kann man nichts machen. Die hatten Ausweise mit eurem Namen. Ich würde Polizei gehen. Ja, aber das ist doch nicht mein Problem. Woher sollen die überhaupt die Ausweise gehabt haben? Das habe ich mich auch gefragt. Aber das waren Profis. Wie sahen die denn aus? Genau wie ihr. Gleiches Alter. Aber ein bisschen schlauer. Du mehr Professor. Der eine hat das Skateboard, der andere Pferd. Ja, was für ein Pferd? Mit großem Schwanz. Guten Tag. Ich hätte gern einmal einen Elektroschocker aus dem Schaufenster. Den Megastrom. Den für 70 Euro mit 750.000 Volt? Ja, was weiß ich. Den halt. Sie wissen schon, dass das Gerät nur zur Selbstverteidigung und Wahrung der eigenen Sicherheit dienen darf. Ja, ja, eben. Sind Batterien auch mit dabei? Nee, die müssen Sie einmal extra kaufen. Enthalten sind aber ein Tragegurt und der Sicherheitsschalter. Alles klar, nehmen wir. Das wären dann einmal 70 Euro, bitte. Haben Sie passend? Ja, klar, hier. Und einmal Ihren Ausweis. Bitteschön. Ein Schülerausweis? Nee. Ich brauche Ihren Personalausweis. Alter, sehe ich aus wie Kindergarten oder was? Na Moment mal, ich brauche ein rechtsgültiges Dokument, sonst mache ich mich selber strafbar. Und Sie, junger Mann, geben mir das Gerät wieder. Geld nicht auf der Theke. Halt! Du Vollidiot! Ihr asozialen Pissplan! Man sollte euch in den Kopf schießen! Zieh das Ding nicht alleine durch. Oh doch, mein Freund. Du behauptest, dass es damit funktioniert. Und du hast uns die ganze Scheiße hier eingebrochen. Ich bin sowieso am Arsch. Die Olle hat meinen Schülerausweis. Wenn die Bullen ruft, dann war's das für mich. Ja, aber ich kann nichts dafür, dass du auf Bewährung unterwegs bist. Das ist richtig. Und deshalb mache ich dir jetzt ein einmaliges Angebot. Entweder du holst jetzt mit dem Elektroschocker mein Geld aus dem Automaten wieder raus, oder ich kack dir in den Hals. Ich mein's ernst. Wieso dein Geld? Da ist von uns beiden Geld im Einsatz. Ich habe auch in das Projekt investiert. Nein, da sind 50 Euro von dir drin und die kriegst du wieder, aber der Rest ist meins. Auf keinen Fall. Da sind 50 Euro von mir drin und 72 von dir. Wir teilen also mindestens 5 zu 7,2. 5 zu 7,2 am Arsch, Mann. Ich warte, du gehst. Moment, ich brauche noch Geld zum Spielen, ne? Hier sind 12 Euro. Mehr gibt's nicht. Was soll der Schwachsinn, Alter? Die Kohle ist in 2 Minuten weg. Mann, das ist mir scheißegal. Du machst das jetzt. Nee, Mann, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich bin doch nicht bescheuert. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, warum die Bullen dich dauernd gecatcht haben? Ganz einfach, weil du ein Dilettant bist. Aber ich nicht. Kollege, was ist los hier? Alles easy. Wollten gerade noch ein bisschen bei dir im Laden daddeln. Nix. Er hat Jugendverbot und du hast Hausverbot. Ja, wieso das denn? Weil ich sag, mein Freund. Was meint Afel denn? Nix. Ja, wie nix? Der muss doch irgendwas gesagt haben. Der kennt doch die Spieler. Jetzt warte doch mal ab. Wir gehen zu ihm und du hast da erstmal Funkstille. Guck mal, da sind schon wieder die Bulgaren von gestern. Was wollen die hier mit der Heizung hin? Frag mal lieber, wo sie die her haben. Und wo haben sie die her? Ja, was weiß ich. Wahrscheinlich aus ihrer Wohnung. Ist doch warm genug. Und jetzt fahren sie damit zum Altmetall. Na, Mann? Servus. Die Gebrüder Berger. Welche Ehre. Moment, ich hol mal eben meine Jacke. Wo gehen wir denn hin? Nordmarkt. Bei mir ist gerade ein bisschen unruhig. Aber nur die Großen. Du wart's mal hier. Hä, was? Wieso? Unkonventionelle Wege zur Aussöhnung. Das verspricht die Friedenspädagogik aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive. Was hast du gerade? Komm, laber nicht. Alter, ich schwöre, laber nicht. Ich weiß ganz genau, was du mit dir rumgefickt hast. Halt die Schnauze! Alter, was geht denn jetzt ab? Nein, nein, Alter, ich rede! Die Situation in der Dortmunder Nordstadt spitzt sich weiter zu. Gestern wurden erneut die Räumlichkeiten der Sucht- und Wohnungslosenhilfe der Diakonie von Roma-Familien okkupiert. Angestellte wurden bedroht, die Kleiderkammern leergeräumt und die erbeuteten Stücke auf dem Busbahnhof an Neuankömmlinge auf dem bulgarischen Mastiff zu verkaufen. Nein. Die hier nein, täglich Alter, in großer Zahl. Nee, komm, ruf einen Andermann an. Ja, warum wohl? Mensch, ich hab keinen Bock mit dir zu reden, wenn du besoffen bist. Ja, alles klar, ihr habt mich die ganze Zeit gesucht. Ja, ich dich auch. Bis dann. Wo willst du? Ich hätte doch gestern auch rumschicken können. Ja, ich kenne den Laden. Aber mit dem Typen wäre ich echt vorsichtig. Wieso? Der hat uns ganz mies abgezogen. Das ist türkische Mafia, Mann. Da wäre ich vorsichtig. Den gehören auch so ein paar Wettbüros hier, geldwäschemäßig. Und sich auch mal die Bulgaren vom Arbeiterstrich. Hab ich gehört. Na, die schon wieder. Ja, und die Kohle? Die kannst du abschreiben. Das lohnt nicht. Den ist echt nicht zu spaßen. Oh, fuck, Mann. Mein Bruder war kurz davor, mit dem Heck die Kiste leer zu räumen. Hatte Freispiele und alles. Alter, dein Bruder. Jetzt war nichts für ungut, aber der labert einen Haufen Scheiße. Mit Elektroschockern Automaten ausräumen. Hab ich ja noch nie gehört. Du kannst gar nicht Schluss machen, weil ich Schluss gemacht hab. Ja, ja. Und? Weißt du, was ich jetzt mache? Weißt du, was ich jetzt gleich mache? Ich schick gleich irgendeinen Hurensohn und schick dir Video davon. Am Monakulium, du kleiner Schwanzputzer. Was machst du denn hier? Wo ist ein Afel? Im Nordpark. Schwafeln. Kommen wir gleich wieder. Heute ist dein Glückstag, Junge. Wieso? Nur so. Was? Ey, nee, ich meine, super geil und alles, aber ein andermal gern. Wieso? Hast du eine Freundin? Wie heißt die? Was arbeitet die? Kann dir doch egal sein. Ich wette, die macht nicht alles, was ich mache. Was macht die alles? Komm, sag. Ich mach noch mehr. So eine Muschi hast du noch nie gesehen. Ey! Gestern Abend hast du mir doch auch in die Titten gegrapscht. Oder hast du mich? Ey, sorry, ich hab voll Verständnis und hoffe, dass du es aus deiner Situation irgendwie schaffst. Was Situation? Aber ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, einfach grundsätzlich. Du hast bestimmt noch nie, oder? Komm, ist egal. Ich zeig's dir. Halt mich da raus. Du musst nur reinhalten. Rest mach ich. Okay, keine Panik. Aber das hier ist ein Elektroschocker. Und ich will damit nichts zu tun haben. Na, was baust du schon wieder hier für eine Scheiße? Hey, was? Sie hat mich angebaggert und ich hatte da keinen Bock drauf. Wenn die es anders nicht kapiert, wo ist denn die überhaupt? Und wo ist Arthur? Der kümmert sich, Mann. Die war total hysterisch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee? Nur ein bisschen mit dem Elektroschocker rumgefuchtelt, hä? Ey, hör auf, du Pisser! Alter! So, du hast mir ja nicht geglaubt. Aber jetzt werde ich dir erstmal schön in den Hals scheißen. Ich hab da extra ein bisschen was für dich vorbereitet. Ah, tu deinen pickligen Arsch aus meinem Gesicht, du krankes Schwein. Oder doch lieber erstmal eine kleine Behandlung mit dem Elektroschocker, hä? Weil zum Automaten genagelt ist er nämlich für den Arsch. Alter, bist du bescheuert? Willst du das für beide? Ah! Beeil dich. Nein, da vorne liegt auch noch was. Mal rechts auf dem Teppich. Versuch das mal mit dem Papier mehr rauszureiben. Mann. Heul nicht rum. Die Wurst hast du dir selber gebrannt. Was kriegst du, Vollidiot, denn da rum? Was riecht denn hier so nach Kacke? Seid ihr das? Oh, nee, ey. Ist nicht wahr, oder? Ey, Affe. Sorry für den Stress und danke für alles. Ciao, ne? Sorry, Mann. Oh, ich krieg langsam echt Hunger. Ich sag's jetzt einmal und dann nie wieder. Tut mir leid, wie das vorhin gelaufen ist. Das wollte ich nicht. Ich hab die Kontrolle verloren. Okay. Komm, ich geb einen aus. Oh, ich bin echt im Arsch so langsam. Dito. Aber das können die ja auch nicht. Ich finde, Dortmund macht einen echt fertig. Nur kaputt und Abzocker hier. Weiß echt nicht, wie man hier auf Dauer cool bleiben soll. Wir sind doch cool. Überleg mal, wie wir hier früher abgegangen wären. Da kann echt keiner was sagen. Ja, hast recht. Oh Mann, ey, ich will ins Bett. Ich muss morgen echt arbeiten, lass mal abhauen. Meine Damen und Herren auf Gleis 6, bitte beachten Sie. Die Abfahrt der S-Bahn nach Gelsenkirchen in die verbotene Stadt verzögert sich um wenige Minuten. Da ist der Loser wieder. Komm, wir gehen mal besser zum anderen. Bist du Malo? Die Herren zu solch früher Stund? Herr Verwalter, alles easy. Hier ist unser Ticket, gerade gekauft und frisch abgestempelt. Extra für Sie. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, dann zeig doch mal. Oh, oh, ja, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Keine Tickets, oh je. Du Wichser! Ey, was denn? Hey, wir haben doch gar nichts gemacht. Was soll denn das? Wir haben hier doch überhaupt nichts getan. Wahrlich, ich sage euch, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Hier, Pärchner. Wir haben hier leider zwei jugendliche Krawallmacher, die gegen unsere Regeln verstoßen haben. Auf Bahnsteig 0! Ich sag dir eins, du erbärmlicher Spacko. Von einem halben Jahr hättest du da unten auf dem Gleis die Zähne rausgetreten. Alter, alles klar? Wo bist du? Alles klar hier. Ich scheiß mir gerade richtig geil in die Hose. Das müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Ich bin vorne am Haupteingang. Pärchner, bist du am Haupteingang? Ihr werdet hier nie wieder in einen Zug steigen. Damit das klar ist, wollen wir auch nicht. Mit Sicherheit. Und er sucht dein Spielzeug, Hundchen. Opfer. Weißt du, genau das ist es nämlich. Wer anständig ist, wird am Ende nur verarscht. Weißt du, und dann so Typen wie der. Arschlöcher, die für 5 Euro in der Stunde Gott spielen wollen. Der hätte doch so oder so einen Grund gefunden. Meinst du, er hat die Bullen gerufen? Ach, weil ich dem seine Funke weggeworfen habe? Der macht sich doch nicht lächerlich. Und wohin jetzt? Ich muss echt mal pennen, Alter. Und dann fahren wir morgen ganz früh mit der Bahn zurück. Der Spinner kann ja nicht ewig im Bahnhof rumspacken. Aber wir brauchen einen guten Platz. Was sagt iPhone? Was pennt ihr hier in einem kleinen Garten auf einer Bank und seid nicht zu Hause im Bett, ha? Wir haben den letzten Zug verpasst. Ja, ja. Gib mir deinen Rucksack. Und wieso hast du deinen Ausweis nicht dabei? Hab ich vergessen. Wie heißt du? Ralf Gobbo. Wann bist du geboren? Komm, jetzt nicht überlegen. 15.07.93. Und er hat einen Elektroschocker dabei. Mega strong. Ach nein. Komm, du bist Dennis Berger, ne? Aus Gelsenkirchen. Ihr habt vorhin bei der bekloppten Burning Hoff das Ding mitgenommen, obwohl ihr nicht durftet. Ja. Nicht mitgenommen. Bezahlt. Du bist der Bruder, ne? Du darfst um die Uhrzeit gar nicht mehr unterwegs sein. Was ist denn eigentlich mit deinem Auge? Kriegsverletzung. Mann. Dennis. 2 Tage vorm 18. Sowas verstehe ich ja nicht, ey. Allein schon gerade der Name, Ralf Gobbo, weißt du? Ich muss sagen, den Ralf habe ich ja noch ein Stück weit abgenommen, weil du hast doch so ein bisschen so ein Ralf-Gesicht. Aber Gobbo, damit kommst du nicht weit. Wozu wolltet ihr denn den Joker haben? Ganz ehrlich, ich will einfach nur nach Hause. Ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, zu allen korrekt zu sein, und dann wird man hier nur verarscht. Also jetzt nicht von Ihnen, meine ich. Ich wollte schon 3-mal zu Hause sein. Ich muss schlafen, ich habe morgen früh Ausbildung. Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch gut. Pass mal auf, wir haben ja eben im Computer eure Aktien gesehen. Zumindest auf dem Papier sieht's so aus, als wärt ihr gerade auf einem ganz guten Weg. Ja, sind wir ja auch. Ja, genau. Also jetzt pass mal auf. Ihr pennt hier jetzt weiter auf eurer Bank. Ihr geht in keine Hütte, klar? Du fährst morgen früh zur Arbeit und anschließend bringt ihr den Joker zur Burninghoff. Und dann holst du dir deinen Ausweis auf der Wache ab. Und dann verzieht ihr euch nach Hause. Und dann drücken wir für euch beide Augen zu. Wenn es nicht klappen sollte, habt ihr ein Problem. Ja, in Ordnung. In Ordnung? Okay. Dann passt mal auf. Wenn ihr hier verdächtige Geräusche hört, dann ruft ihr uns an. Weil ihr sind Metalldiebe in Kleingärten unterwegs. Und nicht hier in Helden spielen. Eiser. Er muss auch immer noch einen Spruch bringen. Ich hör was. Die Bullen rufen. Einen Scheiß müssen wir. Ich muss morgen zur Arbeit. Ich penne. Ich hab keinen Bock auf Großeinsatz und Befragung und so einen Scheiß. Ich ruf die jetzt an. Hey, Metalldiebe! Ich mach euch ein Angebot. Verzieht euch oder mein Bruder ruft die Bullen. Bist du bescheuert? Da laufen welche. Die kommen hierher. Kacke, Mann, die kommen zu uns. Ach, red kein Müll. Oh Mann, das war knapp. Da kannst du jetzt mal wieder eine Riesen-Story draus machen, Kind. Du bist das Kind hier. Bringst uns beide vollkommen sinnlos in Gefahr. Du bist das Kind. Du musst mal meinen Punkt verstehen, Alter. Ich mache hier jeden Fuck von dir mit. Du flippst immer nur aus. Du bist echt ein unkalkulierbares Risiko. Ich meine, das war's jetzt. Ich mach mein eigenes Ding. Ich hab keinen Bock mehr. Okay. Aber nicht mit meinem Joker. Den hab ich organisiert. Ja, aber ich hab ihn bezahlt und ich bin genau wieder zurück. Ich brauch den scheiß Joker eh nicht. Ich geh morgen in die Spielhalle von dem Muchel und zieh den Heck durch. Fertig. Ich denke, du bist pleite. Wirst du schon sehen, 100 pro. Ja, ja, mach du mal. EC-Karte leider verlegt. Ihren Ausweis dann bitte. Ja, hier. 80, 90, 100. Und hier bitte noch Ihre Unterschrift. Ich wollte den Elektroschocker zurückbringen. Tut mir leid, das gestern. Ach, das ist ja nett. Moment, einen Augenblick. Hey. Was? So, Kleiner, ich rufe jetzt die Bullen und du bleibst genau da stehen, bis sie dich retten. Diesmal hast du dich mit der Falschen angelegt. Servus. Sag mal, ist die Kante gar nicht hier, die gestern hier war. Meinst du den Ugo? Hört sich so an. Nee, der kommt erst heute Abend. Das ist eine Gaspistole. Willst du das wirklich rausfinden? Ich sehe das Zeichen auf dem Lauf. Vielleicht habe ich sie auch aufgebohrt. Und dann die Bullen anzuholen. Klar. Ich gebe jetzt das Teil hier zurück. Weg damit. Ich geb's zurück. Geht nicht ohne Originalverpackung. Na gut. Dann gehe ich jetzt wieder und lege das Teil hier draußen auf die Fensterbank. Verschwinde! Oh, das kann doch jetzt nicht. Gib mir wenigstens einmal die Frechheit. Oh nein, nicht die. Ey, warum das denn jetzt? Mann, ich hab doch alles genauso gemacht. Geiler Ecke. So eine Scheiße. Geiler Heck. Kann ich dann meinen Schülerausweis wieder haben? Nee, da hast du dein Geburtsdatum zu deinen Gunsten gefälscht. Ja, und warum sollte ich den dann abholen kommen? Erzieherische Maßnahme. Was hat der alte Burninghoff überhaupt gesagt? Alles in Ordnung. Nee, überhaupt nichts in Ordnung. Ich hab eben mit der telefoniert. Die hat gesagt, du warst überhaupt nicht da. Ach, so ein Quatsch. Die wollte den Elektroschocker nicht wieder haben. Da habe ich ihn hier draußen auf die Fensterbank gelegt. Der will uns doch verarschen. Na gut, kriegt er halt seine Anzeige. Ich schwör! Pass mal auf. Mein Kollege und ich haben in 20 Minuten Mittagspause. Solange wartest du hier draußen im Flur auf uns und danach fahren wir mit dir zu der Burninghoff. Und wenn das nicht stimmt, was du sagst, hast du ein Riesenproblem. Mann, nein! Oh, ich wusste es. Du checkst gar nicht zu, Affe. Scheiß Heckenpenner. Ey, und alles nur, um vor Dennis den Decken zu machen. Typisch, echt. Typisch. Ja, genau, gib mir die. Nein, ach, warum auch? Genau. Kommt auch nichts mehr. Geiler Hack. 85%, eher 90. Geh doch nach Hause, du bist so ein erbärmlicher Loser. Geh ran, du Spack. Na, Mann, alles klar bei dir? Bist du schon zu Hause? Ich bin seit einer Stunde auf der Wache. Die Alte vom Laden ist voll durchgedreht und mein Chef hat auch schon wieder angerufen. Ich schätze mal, um mich rauszuschmeißen. Ich bin echt voller Manüs. Hallo, wir haben leider ein Problem. Wieso das? Naja, Sie haben ja selber gesehen, dass ich hier 2 Stunden lang gezockt habe. Ja und? Naja, ich bin 15. Ich denke, das Ordnungsamt wäre sehr daran interessiert, zu erfahren, wie sowas möglich ist. Ich hätte gern mein Geld zurück. Also, das ist ja echt ganz schön unverschämt. Das muss ich mit dem Chef besprechen. Da muss ich den anrufen. Aber das wird er nicht gut finden. Der Hessler, der schart doch schon seit gestern mit den Ofen. Wo fahren Ihre ganzen Kollegen denn hier gerade hin? In die Nordstadt. Razzia. Das ist nicht mein Problem. Das kannst du nicht beweisen. Na, ich denke doch, ne? Hier auf dem Handy. Ich habe alles gefilmt. Sag mal. Nee. Plus, an 5 Automaten ist der TÜV abgelaufen. Also... Wieso das denn? Komm mal mit in mein Büro, mein Freund. Ich mach dir Angebot. Oh, nee, ich bleib lieber hier. Was willst du? Ganz einfach. Du gibst mir jetzt meine 200 von heute wieder. Plus 122 von gestern vom Stromausfall. Und dann vergessen wir die ganze Sache. Du siehst mich nie wieder. Gib ihm das Geld. Was? Oh. Na geht doch. Die Firma dankt. Wenn ich dich noch einmal hier sehe, du kleiner Pisser. Oder Ärger bekomme wegen der Sache. Dann reiß ich dir den Kopf ab. Wie bei einer kleinen Ente. Verstanden? Alles klar. Na dann. Am noch nach Köln, du kleiner Schwanzlutscher. Ich glaube, da vorne rennt gerade mein Bruder. Ja, lass ihn mal. Stehen bleiben, alle beide. So, Freunde, Personalausweise. Was rennt sie hier so hinter dem Jungen her? Wir haben Wettrennen gemacht. Wettrennen, ja. Also los, warum ist er hinter dir her? Ja, das war weil, und zwar da vorne, in der Straße. In der Braunschweiger habe ich gesehen, wie so Bulgaren eine Heizung aus dem Haus geschleppt haben und damit wegfahren. Ich so, Moment, da stimmt doch was nicht. Das sind vielleicht die Metalldiebe, von denen man gerade überall hört. Ja, das stimmt. Ja. Und ich guck so und hör plötzlich Schreie von so einer Frau. Eigentlich so ein Mädchen, eher so ja, 15, 16. Ich sehe, wie so ein Mann, auch ein Bulgare, auf die einschlägt. Ich habe dann sofort den Ugo hier geholt, weil ich wollte ja da nicht in Helden spielen. Ich wollte meinem Freund helfen. Ja, und bei dem Streit ging es wohl um die Klamotten, die aus der Diakonie geklaut haben. Die sprechen ja Türkisch, deswegen hat der Ugo die verstanden. Und der Bulgare zieht sofort ein Messer. Das war ein Bovi-Messer. Ja, und wir natürlich gerannt. Und wo soll das gewesen sein? Braunschweiger, 27. Ist das da, wo der ganze Müll rumliegt? Ja, ja, wo auch die Pferdefüße neulich lagen. Die hausen dann mit 20 Leuten in einer Wohnung. Und scheißen da überall hin. Hessler! Ja? Du schnappst dir jetzt 5 Mann und guckst dir das mal an. Und wenn euch die Zigeuner dumm kommen, dann weißt du, was zu tun ist. Wir brauchen hier eine Faktenlage. Ich hab's ja schon gesagt, der war nicht hier. Ja, Junge, jetzt hast du leider ein großes Problem. Und jetzt? Die lügt. Ich bin hier rein und da hat sie auf einmal eine Gaspistole in der Hand gehabt. Ach, die Story kenne ich ja noch gar nicht. Wo kam die auf einmal her? Warum hast du davon gerade nichts erzählt? Das hätten sie mir doch sowieso nicht geglaubt. Hinter der Theke aus einer Schublade. Na, sieh mal an, das ist ja ein Zufall. Die habe ich immer da. Ich darf die haben. Ja? Und woher weiß er das? Der ist hier reingekommen mit dem Elektroschocker in der Hand und hat mich bedroht. Das war Selbstschutz. Das stimmt doch gar nicht. Das wird ja immer doller. Eben sagen sie noch, der war gar nicht hier. Und jetzt auf einmal doch, oder was? Und was wollte der hier? Sein Ausweis. Wo soll denn der hier seinen Ausweis holen wollen? Der wusste doch, dass wir den haben. Ja, wer sind sie eigentlich? Ich hab die Faxen dick. Das gibt jetzt erstmal eine Anzeige wegen Dummheit. Sie geben dem Jungen erstmal sein Geld wieder. Ich kann den nicht ohne Originalverpackung umtauschen. Wetten, dass das geht? Junge, jetzt ist mal gut. Es ist mein Recht, als Kunde Ihnen eine Preisverhandlung anzubieten. Ja klar, Platz 2 im PlayStation-Schatz. Oh, das kriegen wir für die Hälfte. Ich habe von 20% gesprochen. 69,99, wie für jeden anderen auch. Können Sie das Spiel ein wenig einpacken? Soll ein Geschenk sein. Da hinten in der Ecke ist Papier und so. Na gut, das ist fair. Na du Penner. Na Spack. Die einzigen, die in dem Drecksloch hier cool sind, sind die Bullen. Da sagst du was. Ich so zu der Alten. Ey, wollen Sie mich verarschen? Sie geben mir jetzt mal schön mein Geld wieder, sonst werde ich lustig. Die Bullen sich auch nicht mehr getraut, was zu sagen. Und ratzfatz hatte ich meine Kohle wieder. Ich so, geht doch. Cool, Mann. Lässt dich halt nicht verarschen. Alter, du bist aber auch echt krass. Gehst da einfach nochmal rein und ziehst den Heck durch. Respekt. Musst du denn da jetzt eigentlich nochmal hin, wegen den Bulgaren? Von wegen Zeuge und so? Nee, aber ist kein Problem. Die haben ein paar von denen wegen so einer Diakoniesache dran gekriegt. Hier, deine 70 von Odysseus. Ja, geil, danke. Und was ist mit dem Rest? Ja, ist ja wohl meins. Ich habe ja auch schließlich den Kopf dafür hingehalten. Okay. Kannst du mir ein fettes Geburtstagsgeschenk davon kaufen? Ein geiles Game oder sowas? Du bist lustig, da muss ich erstmal mein Konto von ausgleichen. Na, wie auch immer. Ey, wir sind Winner, Mann. Komm ohne Kohle nach Dortmund und fahr nach Hause mit dem Schatz von Odysseus. Weißt du, was ich meine? Wenn wir solche Winner sind, warum hält dann kein Auto an und nimmt uns mit? Ach, keine Ahnung. Vielleicht, weil wir so geil stinken. Ey, guck mal, die hält. Fahren Sie nach Gelsenkirchen, gute Frau? Oh, scheiße, meine Arbeit. Ja? Was? Wieso? Meine Fresse. Ja, nee, wusste ich natürlich. Hat mir der Mike gesagt, sonst wäre ich ja gekommen. Aber dass es so schlimm ist. Ja, nee, klar. Dann warte ich dann mal, dass ihr euch bei mir meldet. Tut mir echt leid. Was ist los, Mann? Das Lager ist abgebrannt. Was? Dienstag schon, deswegen haben sie immer angerufen. Ja, und jetzt? Erstmal frei die nächsten 2 Wochen. Keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Lass es mal mit deinem geilen Heck dann so ein bisschen rumprobieren. Ja, vielleicht. Das ist vielleicht mein geilster Geburtstag. Taschen voller Geld. Alter, eine richtige Party mache ich. Da kann der Arvin mit seinen scheiß Toastbroten kacken gehen. Hören Sie mal, Lady, das ist ja echt verdammt nett, dass Sie uns mitnehmen. Aber können Sie vielleicht einen Zahn zulegen? Ich meine, ich würde gerne auch irgendwann nochmal ankommen. Tage Nordstadt von Benjamin Quabeck und Philipp Stegers mit Marlon Kittel, Sören Grajek, Almila Bagriacic, Shahin Erhilmas, Aido Abay, Axel Gottschick, Benjamin von Alemann, Martin Bross, Sandra Maria Doll, Antje Lewald und vielen anderen. Musik Lee Buddha. Technische Realisation Matthias Fischenich, Dirk Hülsenbusch und Jonas Bergler. Regieassistenz Julia Wolf. Regie Benjamin Quabeck. des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Simon Kampanz.